Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Läuft. Okay, danke. Ja, so, nach ein paar technischen Problemen mit Mumble, obwohl ich das Ding ja schon seit über 10 Jahren nutze, gibt es immer noch Dinge, wo ich sage, what the fuck, was ist das? Ne? Deine Anfrage wurde abgelehnt. Gut, aber ich bin drin. Ich begrüße euch zur Landesvorstandssitzung. Es ist die 5. am 7.10.2021 um 20:34, 35 Uhr. Ich leite heute die Sitzung, begrüße alle im Vorstand natürlich recht herzlich und was noch viel wichtiger ist, natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, die da sind. So wie ich das sehe, organisatorisches, sind wir alle anwesend. Durchziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, sind alle anwesend. Wir sind heute, ja, ich glaube, das erstmal wirklich also komplett vollzählig. Abwesend also keiner. Das heißt, der Vorstand ist heute beschlussfähig. Netterweise übernimmt die Protokollschreiben wieder unser Helder. Die Aufzeichnung hat Vaku gestartet. Gibt es noch eine zweite Aufzeichnung? Fragezeichen? Ja, meinerseits nochmal, das ist Backup für den Krähennest, für die Sachen, die Vaku da nicht mit aufgenommen hat, falls irgendwas passiert. Perfekt, okay, gut, danke dafür. Ja, steigen wir ein, kurz und knackig heute. Was hat sich nach der Bundestagswahl, denn wir hatten die letzte Sitzung knapp davor, getan? Ist es ruhiger geworden oder nicht? Deshalb reihum fangen wir an. Ich werde dann aber als Letzte was sagen. Deshalb ist jetzt erstmal Andrea dran, von ihrer Arbeit zu berichten. Kleiner Hinweis, das Protokoll von der letzten Sitzung müsste noch beschlossen werden vorher. Ah, okay. Ich dachte, die Beschlussfähigkeit reicht aus. Brauchen wir das Protokoll? Ah ja, da oben ist das Protokoll. Ja, Protokoll der letzten Sitzung, die am 23. war, ne? 23.9. Ja, genau. Hehe. Ich war ganz ruhig, ich habe gar nichts gesagt am 23.9. Ja, wer ist dafür, wer ist dagegen? Bitte abstimmen und dann dementsprechend im Pad eintragen. Frag andersrum, ist einfacher. Wer wäre dagegen? Ich glaube, das ist einstimmig. Also einstimmig dafür. Einstimmig dagegen. Einstimmig dafür. Ja, prima. Okay, jetzt geht's aber weiter mit Andrea und ihrem Bericht zu dem, was in den letzten 14 Tagen vor und nach der Wahl passiert ist. Vaku, ja. Mach mal. Schönen guten Abend. Ja, das mit dem Protokoll hat mich gerade gerettet. Ich war nicht noch am Essen. Wir hatten eine Sitzung der AGÖA am 1. Oktober und ich hatte ein Wahlkampftreffen am 2. Oktober, am Samstag organisiert. Dann habe ich so ein bisschen die Antragskommission vom kommenden LPT übernommen. Die Absage der RV, ja, da hatten wir ein kurzes Treffen und da musste ja noch ein Text formuliert werden. Wir haben einige neue Blogbeiträge und Pressemitteilungen gehabt in den letzten Tagen. Dann habe ich ein bisschen Piratinnen genetzwerkelt. Ja, und dann die üblichen Tickets und Umläufe. Das war's von mir. Danke, Vaku. Das ging so schnell, dass ich jetzt mal gucken kann. Fabian. Ja, also ich war auch bei der AGÖA-Sitzung und beim Wahlkampftreffen. Außerdem habe ich halt PR-Arbeit, Social-Media-Arbeit, den Krams gemacht. Ich war bei beiden Team-PolGF-Sitzungen, habe möglicherweise aber nur bei einer gesprochen, weil ich bei der anderen dann vorzeitig gegangen bin, weil mir das zu lang gegangen ist am Dienstag. Ich habe ganz viele Tickets bearbeitet, da kam ja wieder tonnenweise Spam rein, meine Güte. Ich war noch am Abplakatieren, ja, gut, dieses Mal nicht so viel, ein bisschen, ne, Ruhe gehabt nach der Wahl. Ich kann euch aber auch nicht garantieren, dass ich die nächsten 2 Wochen wirklich viel mache, weil ich bin ja, wie gesagt, im Praktikum bei Patrick Breyer. Ich versuche ihn natürlich hier für NRW anzuwerben. Mal schauen, was das wird. Okay, anwerben heißt, kurze Frage zwischendurch. Ja, dass wir den für Pressemitteilungen für NRW bekommen, in Livestreams für NRW bekommen und dass der für NRW PR macht. Okay, prima. Danke, Fabian. Ja, dann das wichtigste Mitglied dieses Vorstands, nämlich der auf dem Geld sitzt, der Carsten Walli. Naja, ob ich der wichtigste bin, weil wir machen ja meistens gemeinsam die Entscheidungen, ne? Ich habe meine Schatzmeisterei weiter betrieben. Ich habe ein paar fehlende Unterlagen für den Rewe 2020 zusammengetragen. Martin weiß von seinem Glück noch nichts in der Geschäftsstelle. Bei der Vorbereitung der beiden AKMVs, die ich jetzt vorhabe in Lippe und Bielefeld, brauche ich wahrscheinlich Elders Unterstützung. Bei dem Wahlkampftreffen war ich natürlich auch dabei. Ich habe mich natürlich um ein paar Tickets mitgekümmert, auch ein paar alte entfernt, aber die waren meist in der Schatzmeisterei. Ich habe mich um den LPT Herne gekümmert und auch um eine mögliche Aufstellungsversammlung in Bielefeld Ende November. Dortmund funktioniert leider nicht wie gewünscht. Ende November in Bielefeld, Dortmund funktioniert nicht wie gewünscht. So, also eigentlich AG-Event-Tätigkeiten, diverse Telefonate, auch ein neues Mitglied darin unterstützt, der Mumble-Welt beizutreten. Schade, dass er heute nicht dabei ist. Ich habe getan in der wenigen Zeit, die ich hatte. Ich habe in Zukunft ein bisschen mehr Zeit. Heißt, ich muss nicht mehr 6 Tage Woche machen und nicht jeden Morgen um 5 Uhr anfangen. Die Arbeitszeiten haben sich jetzt Gott sei Dank ein wenig geändert. Danke. Danke, Carsten. So, jetzt kommen wir auch wieder zu, wie jedes Mitglied sehr wichtig ist, aber Daniel Jäger, ja, sehr wichtig, IT. Ohne Daniel wären wir wie ein Schlauchboot auf dem Meer. Daniel? Da ich leider wieder mal krank war, es ist mal wieder nicht so viel. Jana jetzt Verwaltung ein wenig die ersten Mail-Umzüge gemacht, beim Absage AV, bei den noch dabei. Ein bisschen Ticket hier und da und zu den Tickets waren zum Beispiel auch mal wieder mit. Gott sei Dank, und da kommen eine ganze Menge mehr Mitgliedsanträge demnächst, hoffe ich. Danke dir, Daniel. So, jetzt haben wir Tatjana, auch wichtig im Background immer. Tatjana? Da bin ich ja nochmal froh. Ich war auch bei der AGÖ am 1.10. Ich habe mich ins Redmine eingearbeitet, mal wieder nach Jahren. Wurde vom Daniel netterweise in den Mitgliederverwaltungsflow eingewiesen und treibt da jetzt mein Unwesen, wie ihr schon gesehen habt, und auch noch so ein paar Tickets abgearbeitet. Danke dir. Und last but not least, außer meiner Wichtigkeit, kommt noch Isan, als Königin der Sharepics. Wow, danke sehr. Ich war auch beim ersten im Mumble, habe auch auf AG. Und danke, ich habe auch ein. Danke, Isan. Ja, nun last but not least, ich glaube, ich habe mich nur vergessen. Ja, das war sehr ereignisreich in letzter Zeit. Ich war nicht bei der Veranstaltung am 2.10. beim ersten Wahlkampftreffen dabei, weil ich mich mental auf den 4.10. vorbereitet hatte, nämlich unser erstes Treffen bezüglich des weiteren Wahlprogramms für einen folgenden LPT, also einem, der nach dem 23.24.10. kommt. Der hat dann am Montag stattgefunden, den 4.10. Sage und schreibe, ich glaube, ich habe meinen Rekord gebrochen, 19.30 bis 24.30, also bis 0.30 Uhr. Ich glaube, so lange habe ich in meinem Leben noch nie gemammelt, selbst in den heißesten Phasen nicht. Sehr ereignisreich, sehr spannend gewesen. Wir hatten dann noch ein Treffen bezüglich Piratenshop. Das hatte Andrea, glaube ich, gar nicht so gesagt. Das war ganz interessant, weil wir auch unseren Wahlkampf NRW natürlich vorbereiten. Wir hatten nach der Wahl ein paar Anfragen bezüglich Werbematerialien und Ähnliches, die habe ich bearbeitet. Hab das verschickt und dann natürlich auch ein paar Tickets bearbeitet und mich gefreut über ganz, ganz viele Mitglieder, oder Mitgliedsanträge, die jetzt reingekommen sind, die bearbeitet werden konnte. Und ja, bereiten uns jetzt mental auf den LPT vor. Ich glaube, den habe ich nicht vergessen. Gut, das war's. Stimmt, habe ich etwas komplett vergessen. Frage ich noch nach. Ja, genau, denn das war ja wichtig, unser Piratenshop, weil wir wollen jetzt wirklich in den nächsten Tagen schon startklar sein für den Wahlkampf NRW. Ich glaube, dann steigen wir gleich mal ein, bevor die ganzen Umlaufbeschlüsse kommen, nochmal zu der Statistik. Auch hier brauche ich natürlich die Informationen von Bali, der vielleicht welche für uns hat. Mitglieder ist jetzt nicht mein Bereich, wurde aber schon eingetragen und deswegen lese ich das einfach mal mit vor. Stand ist leider noch der 11.7. Es hat sich wahrscheinlich was geändert. 1543 Mitglieder, 879 davon stimmberechtigt. Also ich Ich entnehme das immer der Bundesseite und da gibt es seit dem 11.07. keine Änderung. Also, das war eine Aussage. Zum nächsten Mal gibt es einen aktuellsten und neuesten Stand, weil ich weiß, dass wir in der Zwischenzeit wenige Kündigungen und viele Neuaufnahmen hatten, was ich eigentlich gut fand. Barkassenbestand erspare ich euch. Der ist irgendwo bei zwischen 100 und 200 Euro. Das haben wir eigentlich dann immer in der Kasse. Die nächsten Konten GLS und Sparkasse Mülheim werden sich hoffentlich nächste Woche geklärt haben, dass ich die genauen Zahlen habe. Sparkasse Düsseldorf habe ich eben gerade abgerufen. Da ist der Stand 7.10. 69.817,64 auf dem Hauptgirokonto. Es ist weniger geworden durch die Wahlkampfkosten, die wir erstattet haben und auch die vielen Reisekosten leider. Was heißt leider? Also, wir haben bezahlt. Und auf dem anderen bleibt es bei 189.070,10 und das Renditekonto, wobei es könnte auch ein Sparkonto sein, man weiß es nicht, beläuft sich auf 10.005,52 Euro. Lässt du eine Wortmeldung zu? Selbstverständlich nicht, doch. Okay. Ja, klar. Gut, der Eislift. Ich habe nur eine kurze Nachfrage, und zwar hat die Sparkasse Düsseldorf uns eigentlich auch angekündigt, dass wir Negativzinsen zahlen müssen jetzt, oder ist das schon sogar so? Sie hat es weder angekündigt, noch ist das so derzeit. Eventuell mal wirklich abklären, weil laut unserer Pressemitteilung sollen alle ab einer gewissen Summe jetzt Negativzinsen zahlen sollen. Gut, ich habe eine solche Mitteilung bis jetzt nicht erhalten. Wir bleiben dran, also wie sich das entwickelt, schauen wir mal. Aber da wird wahrscheinlich auch relativ viel drüber gesprochen. Ich habe bis jetzt auch noch keine Bank erlebt, die mir Negativzins vorgeschlagen hat. Und wir verwalten auch hier in unserem Büro fast eine halbe Million Euro. Rückfrage an Frank. Darf ich doch, oder? Ja, klar. Ist in der Ankündigung, die du erhalten hast, eine bestimmte Summe genannt, ab dem Negativzinsen anfallen würden? So, angeblich soll es ab 150.000 Gesamtvermögen sein auf Girokonten. Aber wie gesagt... Okay, damit hat sich die Frage für mich beantwortet. Mit angeblich kann ich schon mal nichts anfangen und von daher reicht mir diese Antwort. Wir bleiben dran, kann man ja eventuell auf den Homepagen der Banken auch nochmal nachlesen. Und wenn es soweit ist, können wir immer noch überlegen, wie wir damit umgehen. Gut, ich komme zum nächsten Punkt. Termine. Da haben wir jetzt zwei sehr wichtige Termine, nämlich den 15. und 17.10. Christopher Street Day in Düsseldorf. Würde ich auch alle gerne einladen. Eventuell, je nachdem, muss man schauen, wie das mit dem Herbstferien sind, bin ich also auch da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das ist eine sicherlich Top-Veranstaltung, vor allen Dingen am Samstag mit der Parade. Vor allen Dingen, wenn das Wetter auch noch stabil bleibt, also so 14, 15 Grad und trocken. Ja, und danach das Wochenende, also das letzte Ferienwochenende in NRW, startet dann unser LPT. Zwar abgesagt um die Aufstellungsversammlung, aber das um nicht so weniger interessant, denn wir haben das Schiedsgericht, was bestellt werden muss, beziehungsweise abgestimmt werden muss, und wir haben einige Satzungsänderungsanträge und wir haben Wahlprogrammanträge aus dem großen Arbeitskreis, den wir vor knapp 14 Tagen hatten, also Familie, Bildung und Pflege, Gesundheit, und das dürfte sehr spannend sein mit kontroversen Diskussionen und wird sicherlich schon mal so einen Meilenstein für die Wahl geben können. Gut, wenn da keine Fragen zu sind, einmal kurz warten, oder Terminanregungen, dem ist nicht so, kommen wir zu den Anträgen, so wie ich das sehe. So, muss ich einmal scroll. Ja. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung, da kommen wir jetzt wirklich zu einer ganzen Reihe an Umlaufbeschlüssen bezüglich der Mitglieder. Ja, Vako? Eine Frage, die zu den Anträgen. Hatten wir nicht noch einen Antrag verschoben, vertagt, beim letzten Mal? Ja. Mit Kommunalpiraten. Ja, genau. Das war, da so warten wir immer noch auf den einen jungen Herrn, der da ein bisschen was zu berichten kann, der diesen Antrag sozusagen geschrieben hatte, ne? Ich glaube, da ging es um den Open-Antrag. Und ich habe jetzt extra das Protokoll vom letzten Mal mit durchgeguckt und nachdem sah es aus, als hätten wir den Antrag beschlossen. Nee, ich glaube, den haben wir nochmal zurückgestellt. Der war letztes Mal zurückgestellt und vorletztes Mal auch zurückgestellt, weil wir versucht haben, den Christoph, wie hieß er? Muss ich gleich nachgucken? Ich weiß, die Abstimmung bezog, die Abstrich ein. Ja, in der Zeile darüber steht aber Beschluss des Vorstands abschrägen. Ist das hier tatsächlich sehr irreführend, weil sich das ja nicht Beschluss. Ja, ich sag ja, ist eingetragen. Okay, kein Problem. Also kein Ding, ich kann den Antrag gerne nochmal auf heute nochmal ziehen. Der Antragsteller ist aber jetzt nicht explizit dafür eingeladen worden. Er ist aber die letzten beiden Male eingeladen worden. Also ob heute da jetzt jemand da ist, kann gerne dazu. Ich sehe auch gerade Reinhard im Sprechenraum. Ich sehe jetzt gerade nicht den Zusammenhang. Aber vielleicht ist ja der Antragsteller nochmal da und kann ja eventuell noch was nennen oder jemand eben zum Antrag noch was sagen. Aber ich packe den mal jetzt für uns heute nochmal hier rein. Genau. Okay, also starten wir mal durch. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Mitgliedsantrag 474959 waren im Umlauf 4 Zustimmungen. Das ging sehr schnell. Ich glaube, die waren schon weg, bevor ich mich eintragen konnte. Wäre also mit mir auf jeden Fall schon mal 5. Wie sieht es aus? Die Aufnahme, Mitgliedsantrag wird zugestimmt. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Wie machen wir das jetzt? Ja, alle ja oder nur die nein sagen? Fragezeichen. Die Mitgliedsanträge sind ja schon abgestimmt. Das waren insgesamt 21 Stück. Und die sind ja bereits zurück in der Verwaltung zur weiteren Bearbeitung. Da müssen wir jetzt gar nichts machen. Außer, dass du jetzt vielleicht 21 Ticketnummern vorliest. Ich weiß es auch nicht. Oder wir verweisen einfach aufs Protokoll. Ich lese jetzt 21 Tickel. Also wir müssen das ernst nehmen. 21 Piratinnen und Piraten, jetzt Piratinnen und Piraten sind, also aufgenommen wurde 474959, 474962, 474963, 474961, 474698. Nein. Ja. Ganz ehrlich, das können wir tatsächlich sein lassen bei den Mitgliedsanträgen, weil außer uns kennt Ticketnummern auch, also damit niemandem geholfen. Die Anträge sollen nachzünden, aber ich sag mal, mit Ticketnummern und ohne die persönlichen Daten das lesen oder vorlesen. Du, Daniel, du hast die psychologische Komponente nicht gesehen. Ich freue mich über jeden oder jede oder jeden, der sich bei uns neu einschreibt. Wir haben wirklich ein paar Mitgliedsanträge neu dazu bekommen. Das freut mich immens. Und es ist eigentlich halt eben das Vorlesen eher die Freude über die einzelnen Mitgliedsanträge. Aber natürlich kann ich auch aufs Protokoll verweisen, wenn ihr das wollt. Also gehe ich dann einmal an diesen Mitgliedsanträgen vorbei, auf Hinweis der Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesvorstand. Gehe runter, scrollen. Mein Gott, so viele Mitgliedsanträge. Wahnsinn. Also wenn ich nochmal ergänzen darf, ich finde tatsächlich, genau zu sagen, dass es viele sind oder dass es 21 sind, finde ich viel positiver, als wenn du dann irgendeine lange Liste von Zahlen runterratterst. Ja, für mich sind das ja immer noch Personen. Ich kenne sie nur nicht, also die Namen sind mir nicht bekannt, aber trotzdem sind es Individuen, also halt eben anonymisiert. Also von daher freue ich mich über jedes Ticket, wo Mitgliedsantrag hintersteht. Und ich glaube, also ich habe das jedenfalls aus unserem Kreis gehört, da kommen auch noch ein paar Anträge in den nächsten Tagen. Von daher sind wir gespannt. Gut, gehen wir auf den Bereich Aktuelles aus den, aber noch keine, haben wir denn hier weitere Beschlüsse? Warte mal, hast du den? Der Elder hatte jetzt den Open-Antrag nochmal wieder ins Pad gepackt, ab Zeile 119. Okay, genau, hat er ja gerade noch gesagt, 119. So, gehen wir mal, da haben wir den Antrag. Ich gehe mal davon aus, ich meine, der war ja durchaus interessant, da bin ich. So, Antrag 473052, ne? Genau. Okay. So, der Landesvorstand möge beschließen, eine Beauftragung mit dem Ziel, einen Open-Antrag in das Portal aufzubauen. Das hatten wir also schon zweimal vorgelesen. Wir hatten da Wortmeldung, Reinhard, ja, Reinhard, okay, gut, also der Text ist bekannt, wir haben es ein paar Mal geschrieben, wir haben das Problem gehabt, dass die Person nicht da ist, also vielleicht kannst du uns da weiterhelfen. Ja, sprich. 17 Minuten sagen. Weil ich hab grad das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ich habe erst gerade, ich habe etwas gebaut, wie ich das Internet gefunden habe. Ich hab die URL mal reingepostet, also da kommt man auf uns zu, ne? Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, wir werden uns dann vielleicht in der nächsten Arbeitssitzung mit dem Thema mal befassen. Oder einfach für den nächsten Wahlkampf den Rest des Geldes raushauen. Landtagswahlkampf. Gut, danke dir aber trotzdem, dass du dich darum bemüht hast. So, gibt es, wir haben ja jetzt schon zweimal über diesen Antrag gesprochen. Ich glaube, der sollte vielleicht auch wirklich mal entweder komplett raus oder komplett rein. So, gibt es denn Wortmeldung zu diesem Antrag? Ja, ich wollte dazu was sagen. Ich sehe jetzt gerade auch den Frank hier im Sprechenraum. In der PolGF-Sitzung am Dienstag steht im Protokoll, dass Frank zusammen mit, ich glaube, Manuel aus dem Bundesvorstand, dass die sich um die Kommunalpiraten kümmern möchten. Und ich glaube, in die Richtung wäre dann dieser Antrag auch richtig, denn Open-Antrag betrifft ja auch zurzeit nur unsere Kommunalpiraten. Okay, gut. Also schieben wir das Ticket einfach zu Frank? Wir schieben es einem Bundesvorstand. Nein, wir müssen entscheiden, dass wir als Landesvorstand im Moment die Forcierung und die Mittel und die Einrichtung, es geht ja um die Einrichtung eines Portals. Und ich habe versucht, den Christoph Zerbe zu erreichen, der damals dafür verantwortlich war. Vielleicht hatten andere mehr Glück, ich nicht. Ich würde den jetzt für NRW, so wie er geschrieben ist und wie er gedacht ist, ablehnen und an den Bundesvorstand verweisen. Da wäre die Frage, würdest du ihn jetzt inhaltlich ablehnen oder würdest du ihn formell ablehnen wollen? Also formell wegen der Zuständigkeit oder inhaltlich, weil wir es im Moment nicht stemmen können? Wie fasse ich das zusammen, wenn ich beides meine? Es ist nicht unsere alleinige Aufgabe, ein solches Portal für NRW aufrechtzuerhalten, sondern sehe das eigentlich im Bereich kommunalpiraten.de und nicht NRW, sondern bundesweit. Und von daher, nö. Also ich würde okay. aus beiden Gründen ablehnen. Gut, Daniel. Ja, also auch NRW kann ein System für den Bund. Ich meine, wir sind zum Beispiel gerade auf einem Mumble-Server, der vom ganzen Bund genutzt wird, der NRW betrifft. Also das schließt es jetzt nicht unbedingt aus. Ich stimme dem aber zu, dass ich das, was da vorhanden ist und geschrieben wurde, quasi, dass ich das ungern auch betreuen wollen würde. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Den Christoph Zerbe selber habe ich persönlich auch nicht erreichen können. Ich habe allerdings von Personen, die Kontakt zu ihm hatten, erfahren, dass da wohl nicht mehr draus werden. Würde sagen, das war es einfach inhaltlich. Okay. Formell weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Okay, gut. Dann würde ich dir nochmal die Wortmeldung an Frank geben, der von außen nochmal WM reingetextet hat. Frank? Ja, also wie gesagt, der Antrag ist mir ja auch bekannt. Also ihr könnt ihm eigentlich mitteilen, dass vom Bund was geplant wird. Das, was ich aber schon vor 14 Tagen ja mal kurz erwähnt habe, wir haben ja noch 21 kommunale Mandatsträger. Der Landesverband NRW sollte sich halt nur überlegen, A, würde der Landesverband entsprechende Kostenbeteiligung oder sonst was dafür zur Verfügung stellen, weil es wird ja ein zentrales System geben. So, und B ist halt auch mal eine Frage, gibt es einen Zuständigen, der für die kommunalen Mandatsträger zuständig ist und der auch dazu eingeladen werden kann? Dazu müssten wir in die Geschäftsordnung gucken. Soweit ich weiß, haben wir das mit den Mandaten nicht vergeben. Und ich würde jetzt aber nach der immer wiederkehrenden Diskussion auch Daniel zustimmen und den Antrag im Prinzip für NRW ablehnen. Wobei ich durchaus das ganz interessant finde, halt eben für die Kommunalpolitik, aber dafür sind unsere Mandate einfach zu gering von Anzahl, um so ein teures System, was auch sicherlich bei der Pflege viel Zeit kostet, zu hosten, zu pflegen. Und letztendlich kann es nur Daniel und der hat also auch, glaube ich, jetzt noch einige andere Baustellen. Von daher würde ich es jetzt erstmal ablehnen und es aber nicht ganz tief in die Kiste packen, sondern vielleicht so ein bisschen im Hintergrund behalten, jetzt bezogen auch auf den Bund. Von daher würde ich jetzt folgenden Text einschreiben fürs Protokoll. der Antragstext, oder brauchen wir eigentlich keinen Antragstext, wir stimmen dafür oder dagegen. Und deshalb würde ich jetzt einmal abfragen in der Mumble-Reihenfolge, die ich im Mobilen habe. Daniel, bist du dafür dagegen? Wir hatten noch mal, Wortmeldung. Ich habe vorher noch mal eine Wortmeldung und die Vaku. Sag mal, ja, du hast doch gerade, okay, Vaku. Ich wollte nur sagen, beziehungsweise Frank antworten wegen der Zuständigkeit. Also wenn, dann wäre das der Obereichwald, Vernetzung innerhalb der LVs, Direktmandate, Ratsmandate. Falls da jetzt irgendwie von unserer Seite jemand gewünscht wird, der an irgendwelchen Meetings oder so teilnimmt. Und was die Kosten angeht, ja, können wir, denke ich, erst sagen, wenn wir eine ungefähre Vorstellung haben, wie das sich gestaltet. Okay, danke, Vaku. Ja, die Wortmeldung kam von Daniel und ja, du kannst ja dann gleich erst die Wortmeldung und dann die Abstimmung machen, wenn du möchtest. Ja, den einen Teil hat die Vaku jetzt gerade schon gesagt, was ich noch sagen wollte. Das andere war noch, wenn der Bund gerne eine Beteiligung von uns an dem Projekt finanziell irgendwie möchte, wobei ich nicht weiß, was ich über den Grundbetrag machen könnte, dann bräuchten wir halt irgendwie einen Antrag, das können wir nicht hier drüber machen. Zum anderen wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es hier mit dem in dem Antrag selber ursprünglich wir diskutieren die ganze Zeit über die Diskussion, denn im Antrag selber ging es ja schließlich darum, dass wir eine Beauftragung ausschreiben, Open Antrag ähnliches Portal aufzubauen. Und es geht hier ja nicht, Ursprungantrag nicht darum, das alte System wieder aufzusetzen. Das ist ja nur aus unserer Diskussion entstanden. Nichtsdestotrotz möchte ich aber abschließend nochmal sagen, dass natürlich, wenn jetzt der Bund sowieso schon was plant, macht es keinen Sinn, wenn wir jetzt noch eine beauftragen. Und damit ja, können wir die Abstimmung eröffnen und ich bin dagegen. Okay, vielen Dank. Übrigens auch eine Beauftragung kann dann durchaus mit viel oder einigem an Geld verbunden sein. Vaku? Ich bin auch dagegen. Wir müssten halt nur irgendwie 2, 3 erklärende Sätze formulieren an den Antragsteller. Okay, denke ich, können wir, da sollten wir uns vielleicht im nächsten Arbeitstreffen, müssen wir sowieso nur einzeln als Vorbereitung für den LPT machen, sollten wir dann einen vernünftigen Text uns zusammenschreiben. Gut, dann haben wir Bali, darf ich mir nicht vergessen, Tatjana war noch dabei, Tatjana war noch vorher, ne? Okay. Dagegen. Okay, danke, Bali. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Fabian? Ich bin dagegen. Okay. Und Isan? Genau, okay. Also Ideen, das haben wir bekundet, haben wir sicherlich. Das Thema ist durchaus interessant, aber in der jetzigen Form und Beauftragung und Finanzen nicht umsetzbar erstmal. Gut, vielen Dank. Bitte? Haben wir noch eine Wortmeldung? Ja. Da ihr ihm das ja mitteilt, da ich Jamie nicht kenne und auch nicht weiß, wer da tatsächlich hintersteckt, schreibt ihn bitte an, dass er sich an mich bitte wenden soll, weil es könnte ja sein, dass es nicht nur rein die Idee ist, sondern er wirklich auch vielleicht programmieren oder sonst was kann, dass er das in das Team von Manuel reinkommen könnte. Nicht, dass er das als komplette Ablehnung sieht. Ja, und wie gesagt, dass er ihm einfach nur mitteilt, dass wir jetzt diese Arbeitsgruppe gebunden haben, weil insgesamt 38 Kommunale das auch gewünscht haben. Okay, ja, wir werden das schon so schreiben. Das war schon eigentlich, als wir es gerade gesagt haben, schon klar, dass da, wir haben ja auch den Antrag zweimal eigentlich weitergeschoben und hatten gehofft, auch den Kontakt herzustellen. Und von daher werden wir jetzt nochmal versuchen, den Kontakt irgendwie mit dem Text, dass wir es inhaltlich im Moment nicht umsetzen können und deshalb ablehnen, aber grundsätzlich die Idee gut finden. Da werden wir einen Text schreiben und den dann raushauen. Gut. Haben wir denn, jetzt schauen wir mal, gehen wir mal durch. Was haben wir denn noch nach dem Protokoll? Wir haben noch Termine, hatten wir oben. Warte mal, bei diesen Mitgliedsträgen. So, sonstiges, sind wir schon bei sonstigen angekommen? Wahlkampfkoordination, Kommunalpiraten, genau, Wahlkampfkoordination. Genau, wir haben Wahlkampf, wir haben, ja, ich vielleicht, Andrea, kannst du noch mal, obwohl es hier im Patch steht, vielleicht 2 Worte ganz kurz sagen zu dem Treffen vom 2.10. und die Wahlkampfvorbereitung und wie die Wahlkampfkoordination aussehen wird? Einmal, als ich die VL gemacht habe, habe ich es auch vergessen, der Punkt. Okay, aktuelles aus den Kommunen, Fragezeichen, sehe ich eine Wortmeldung, fairerweise. Ich hätte ja, da kommt noch was. Vorgänge. Oh, ich kann berichten. Ich habe die Möglichkeit schon immer und eigentlich wurde auch schon oft darauf hin, nochmal den Vorständen ändern sich auch und Übergaben verlaufen nicht immer hundertprozentig. Gut, dann berichte ich mal, kann auch ein VKV berichten. Und zwar hatte ich eine Interviewanfrage kommunal, auch in Anlehnung an die Vorbereitung zur Landtagswahl. Dort werden alle PolitikerInnen gerade interviewt zu einigen kommunalen Themen und da habe ich mich auch geäußert und das Video ist online. Hast du mal einen Link? Nee, besser nicht. Ich habe zu viel R's und M reingesetzt. Das war nicht so optimal. Der Inhalt war sehr gut, aber vom sprachlichen her. Frag Google. Nein, ich werde euch einen Link geben, damit ein bisschen Traffic kommt. Das ist ganz gut. Das ist eine regionale Zeitung, die das macht, die da sehr engagiert ist und die auch wirklich alle Politikerinnen und Politiker zusammenbekommen haben. Und ich war jetzt irgendwie an zweiter Stelle schon. Und deshalb, bis das ganze Projekt abgeschlossen ist, dauert noch ein paar Tage. Jetzt kommen erstmal die Grünen und noch die SPD. Aber immerhin, bei zwei angefragt, auch schon online das Video, fand ich schon mal schön. Wilkisch hat noch eine Wortmeldung, ne? Warte mal, wo? Wortmeldung? Vor 3 Minuten. Ah, pass auf, dein Obereichwald ist so lang, dass ich da keine Mitteilung bekomme. Ich muss ein bisschen nach rechts ziehen, okay. Ja, gut. Ja. Mir ist gerade eingefallen, wir hatten nämlich wir hatten ja eine Mail bekommen, dass in Wülfrath Wahlplakate der Piraten beschädigt worden sind und wir sollen als Vorstand Strafanzeige erstatten, wurde uns da gesagt. Was machen wir damit? Also der Kreismandatstyp da von uns möchte, dass wir im Namen der Piratenpartei Strafanzeige stellen. Was sagen wir dazu? Also würde ich nicht machen. Wahlplakat ist immer so eine diffizile Geschichte, ist jetzt meine Meinung dazu. Bei mir sind die Hälfte aller Plakate geklaut worden. Und ich meine oder ich weiß auch, dass es nicht unbedingt ist, um unsere Partei zu schädigen, sondern die Plakate sind wirklich direkt am Tag vor der Wahl oder am Wahltag verschwunden. Ich bin dann plötzlich rumgefahren, wo sind die ganzen Plakate? Ich gehe also davon aus, dass Menschen einfach unser wunderbares Design gefallen hat. Und deshalb, ja, es ist zwar eine strafbare Handlung, weil Diebstahl ist und Eigentum, aber ich würde keine Strafanzeige stellen. Aber das ist nicht meine eigene Entscheidung, wir sehen die anderen das. Hatte das im anderen Lapo, wobei ich selber sage, auch gehört oder weniger zum Wahlkampf. Wenn man politisch auseinandersetzt, sage ich, dann kann sowas oder nie die vor allen haben. Ja. Also ich sag mal zum Beispiel damals unsere Anti-Nazi wieder. Ich finde das einfach eine Bestätigung. Wir haben doch genau das Richtige irgendwo dann auch damit erreicht. Wir haben die Leute irgendwo erreicht. Mhm. Ja, sollten wir irgendwie dann auch so nehmen wie. Danke für das Wort. Du hast noch eine Wortmeldung gehabt? Ja, also erstmal, Ticketnummer wäre nicht schlecht, um dann nochmal reinzugucken, um was es da genau geht. Also wenn es halt eben, weiß ich nicht, um 10, 15 Plakate geht, ja, vielleicht ins Pad Obereichwald, dann würde ich auch sagen, das macht wenig Sinn. Wir hatten in Düsseldorf den Fall zur Kommunalwahl. Da sind mehrere Parteien hingegangen und haben dann eine Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Helfen tut das alles nichts. Was eher hilft, ist, wenn man Beschädigungen an den Plakaten hat, dass man das irgendwie fotografiert und über Social Media mal so verbreitet. Aber was eine Strafanzeige angeht, wüsste ich jetzt nicht, was die bringen sollte. Genau, man müsste halt gucken, ob da ein System hintersteht. Das heißt also, ob da wirklich systematisch irgendjemand eine Wahl beeinflussen will, indem er viele oder einen Großteil der Plakate einer Partei entfernt. Und dann gibt's halt eben Leute, die einfach nur ein Plakat mitnehmen, weil sie Bock auf das Hanfplakat haben. Interessant ist die Strafanzeige nur deshalb, weil eventuell bei einer größeren Anzahl der Staatsschutz reinkommt und dann die Statistik dementsprechend bei politisch motivierten Straftaten halt ansteigt. Also ein positives Ergebnis wird man nicht bekommen. Man wird in der Regel keine Täterin oder Täter haben, aber man hat die Statistik. Aber gut, da ist die Frage halt, wie viel geklaut wurden und dann würden wir etliche, steht in dem Ticket drin, ist nicht definiert, also wenn es jetzt 5, 6 sind, aber wenn die wirklich 20, 30 haben, kann man das nochmal überlegen. Fabian. Also ja, hier steht ja auch nochmal, von anderen Parteien wurde auch beschädigt. Ich habe mich hier nochmal reingeklickt. Es gab tatsächlich, Anlass war, dass das Polizeipräsidium Düsseldorf eine Mail geschickt hat, dass irgendjemand vom Staatsschutz eine Anzeige vorliegen hat, dass in Wülfrath Plakate beschädigt wurden. Und es wird gefragt, ob wir jetzt entsprechend einen Strafantrag stellen wollen vom Kriminaloberkommissariat. Es handelt sich um 8, in Worten 8 Plakate. Okay. Also nochmal, inhaltlich von 8 Plakaten würde ich von dem Schaden, und das ist dann egal, wenn es halt eben bei vielen anderen Parteien vielleicht auch Schäden gibt und der Staatsschutz ermittelt, dann könnte man sich dem eventuell anschließen und sagen, ja, wir wurden auch betroffen, aber direkt eine Strafanzeige deshalb zu stellen, würde ich eher verneinen. Ja, das Ticket, da haben wir aber, glaube ich, noch gar keine Kommentierung. Da ist nur der Text, der ist auch am Dienstag, am 5. Oktober erst reingekommen. Vielleicht sollten wir das nochmal näher erörtern. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Würde ich jetzt hier nicht weiter bearbeiten. Gut, so, das zu den kommunalen Ereignissen. Also gab es doch etwas. Also wir haben doch zwei Ergebnisse gehabt. Aber jetzt zur Wahlkampfkoordination. Andrea, Rako, vielleicht du mal zu dem Text. Ja, also es ging ja in erster Linie mal darum zu schauen, wie viele Leute eigentlich kommen, wenn man einlädt. Und wir waren, glaube ich, so 9 Leute im Mumble, einige aber auch nur stumm zuhören. Das Zweite, worum es mir jetzt erstmal ging, war eine Art Zeitplan zu erstellen, wann was fertig sein muss, wann über was nachgedacht werden muss, was jetzt die Plakate angeht, die Flyer angeht und so weiter, oder wann überhaupt irgendetwas möglich ist. Also UUs können wir erst sammeln, wenn wir eine AV hatten. Also da so eine Art Zeitplan zu erstellen, den haben wir jetzt auch im Pad. Ich überlege halt, den irgendwie ein bisschen zu visualisieren, bin da aber nicht so der Experte. Falls hier ja gerade jemand hier schreit, dann wäre es super. Ja. Ah, super. Okay, dann besprechen wir das vielleicht mal. Wir hatten als Beispiel die Wahlkampfvorstellung oder die Kampagnenvorstellung von 2017. Das war eigentlich ganz hübsch, da war auch so eine Visualisierung drin, was den zeitlichen Ablauf angeht und eben so Dinge wie sehen unsere Plakate aus oder wie ist unser Slogan und so. Vielleicht kriegen wir sowas ja auch gebastelt, dass wir halt damit auch die Möglichkeit haben, Leute ein bisschen zu animieren. Ja, um es auf einen Punkt zu bringen, der Wahlkampf läuft und eigentlich müsste jetzt alles fertig sein. Aber ihr könnt euch sicher sein, wir werden da intensiv im Wahlkampf arbeiten. Andrea, haben wir einen Wahlkampfkoordinatorin oder Wahlkampfkoordinator? Nein, das hatten wir ja ausgeschrieben und da hat sich ja niemand drauf beworben. Hatten wir aber auch besprochen, dass wir die Ausschreibung jetzt auch runtergenommen haben. Die war ja befristet bis zum 12. September oder 15. September. Okay, gut. Wir werden also die Themen des Wahlkampfs nochmal unter uns aufteilen. Da werden wir das sicherlich im nächsten Arbeitstreffen nochmal vielleicht ein bisschen genauer handhaben und werden dann aus den Erfahrungen des Bundestagswahlkampfs halt eben auch wirklich gut in den Landtagswahlkampf rutschen können. Gut, dann haben wir das mit dem Wahlkampf, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind. Da ist noch eine von Reinhold Beckmann. Ja, also vor allem also zum Thema Plakat und Strampe zeigen. Ich sehe ja doch positiv die Anzeige zu stellen. Das geht zwar aus wie Hornberger Schießen, aber man muss sich ja nicht alles bieten lassen. Also ich habe ja meinen letzten Landtagswahlkampf 2017 so 25 Plakate aufgehängt. Die waren innerhalb von einer Woche, waren die alle verschwunden. Und ich sehe nicht ein, dass ich mir die Arbeit machen soll und die alle die Plakate klauen. Das tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Null Verständnis. Da sollte man Flagge zu. Ja, danke für deine Wortmeldung. Wie schon gesagt, ist noch nicht abgeschlossen. Das ist das also, das Ticket ist noch offen. Da werden wir vielleicht auch nochmal in der Arbeitssitzung drüber sprechen. Eine Strafanzeige bedeutet ja auch, eine gewisse Verantwortung zu haben, bei Fuß zu stehen. Ich müsste das dann als erster Vorsitzender der Piraten in NRW vertritt, dann halt eben immer mit dem Kommissariat beziehungsweise auch mit dem Staat zu besprechen. Ich sehe es wirklich so, dass wenn viele oder einige Plakate von diversen Parteien wirklich verschwunden sind systematisch, dann sollte der Staatsschutz sich darum kümmern und sagen, das ist ja kein Kavaliersdelikt, weil es ist eine Behinderung der Demokratie. Wie schon gesagt, wenn halt 8 von unseren Plakaten verschwunden sind, aber die anderen 122 noch hängen, würde ich persönlich aus eigener Motivation halt keinen Strafantrag stellen. Das müssen wir nochmal erläutern. Da brauchen wir noch ein paar Informationen. Du kannst sicher sein, dass wir uns da noch drum kümmern. Und es war ein kompletter Stadtteil, den ich hier gemacht habe, der war komplett weg innerhalb von einer Woche. Ja, das ist also sicherlich auch schon etwas für den Staatsschutz. Das kann ich aber sagen. Also, weil das ist ja nicht gegen dich, weil du die Plakate aufgehangen hast, sondern es ist gegen die Partei. Jemand hat da, und das ist ein System, nicht ein Plakat besteht, sondern alle sind weg. Und nicht nur die Hälfte. Und von daher, sowas muss natürlich zur Anzeige gebracht werden. Gut, wo wir bei den Wahlplakaten übrigens sind, ja, sind alle weg. Ne? Von daher, alte Wahlplakate, Bundestagswahl 2021 als nächster Programmpunkt, können wir dann löschen, weil alle Plakate geklaut wurden. Da ist auch noch jemand am Sprechen. Okay, ja, ich habe das schon gesehen, Piraten Bielefeld. Gut, dann mach erst Isan, dann nehme ich Piratenpartei Bielefeld. Okay, Isan, mach du zuerst. Und der Koordinator. Wir sollten es entweder abändern und dann muss. Okay, danke für den Hinweis. Und im Sprechenraum ist noch Piratenpartei Bielefeld. Gibt es da eine Wortmeldung? Hört man mich vernünftig? Perfekt. Ja, sehr gut sogar. Nils. Gut. Ich wollte noch was zu dem Verschwinden der Plakate sagen. Ich würde echt da gucken, dass wenn. Also das auch generell so zu sagen. Also öffentlich irgendwie über Twitter zum Beispiel, dass das nicht okay ist und wenn das zu oft auftritt, dass es da, also dass der Staatsschutz dann da eingeschaltet wird und das keine Kleinigkeit ist und das auch schadet. Und bei den, eben hat jemand was über das Design der Plakate und so gesagt und da würde ich auch gerne mithelfen, also mit dem Themenauswahl. Okay. Ideen. Also das Design ist halt sehr gut angekommen. Danke, Nils, für den Hinweis. Wenn du da dich beteiligen willst, bist du herzlich willkommen dann bei den Kreativen und da werde ich sicherlich Bali und Baku aufnehmen und weiterleiten. Wir werden schauen, dass wir unsere Plakate, das ist jetzt die Idee, nochmal abändern, indem wir das Bundeslogo durch das NRW-Logo ersetzen, vielleicht mit einem Aufkleber oder ähnliches und die Plakate nochmal sichten und müssen natürlich, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, alte Wahlplakate, die müssen natürlich zum Teil entsorgt werden, weil sie nicht mehr aufgehangen werden können. Und es sind noch einige Wahlplakate in der Landesgeschäftsstelle. Ja, was haben wir zu den alten Wahlplakaten? Es gab eine Anfrage, wohin? Weitere Zwischennutzung in der LGS. Also wir hatten das in den letzten Jahren immer so gehandhabt, in den Wahlkämpfen, die ich seit 2012 mitgemacht habe. Wir haben die aussortiert, die Hälfte der Plakate, die kann eigentlich weg. Das heißt, die können dann zur nächsten Deponie oder in den Kunststoff, in den gelben Sack zerschnitten, wenn halt eben Lochung und ähnliches zerrissen ist oder die in der Mitte gerissen sind. Das kommt dann schon mal vor. Unsere Wahlplakate waren jetzt nicht enorm stabil. Dann können diese Plakate sicherlich weg. Und dann gibt es einen Satz Plakate, die sozusagen fast unverändert zum Aufhängen wieder zurückkommen, also halt eben ohne weitere Beschädigungen, Schnitte, Risse, sonstige Veränderungen. Und die Plakate sollten natürlich aufgehoben werden, die sollen natürlich nicht weg, die würden wir ganz gerne im Landtagswahlkampf weiter nutzen. Anmerkung, ich habe kein WM geschrieben. Vaku hat eine Wortmeldung und Frank ist im Sprechenraum. Okay, gut. Dann würde ich, weil ich das mit dem Sprechenraum nicht so sehe, sehe ich aber Vaku um 21:25 ja, das Wort geben. Ja, ich hatte nur eine Rückfrage an Piraten Bielefeld. Wie kann ich dich erreichen? Bist du auf Telegram? Wir hatten uns jetzt erstmal auf eine Telegram-Gruppe geeinigt. Dass ich dich da reinziehe, wenn du da mitarbeiten kannst, möchte. Kannst mir eine Twitter-DM schreiben, zum Beispiel. Also oder jetzt. Aus dem Namen gehe ich davon aus, dass Nils wirklich in Bielefeld anhängig ist. Ja, Nils ist mir bekannt. Ich kläre das. Alles klar. Okay, ja, würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal die Tage in Bielefeld bin, den Nils auch mal kennenzulernen. Ich bin ja nun häufiger in Bielefeld. Ja, geht mir genauso. Frank war jetzt aber dran. Und danach Sokol. Okay, Frank. Ja, da die ganzen Punkte ja von mir sind. Also das eine habe ich jetzt verstanden, alle Plakate, die kaputt sind, können die KVs wegschmeißen. So, es geht darum, dass einige Leute, da ich ja die armen Plakate alle abgegeben habe, natürlich sich bei mir melden, sie würden gerne die Plakate wieder zurückbringen, weil sie die nicht nirgendwo einlagern können. Ihr wisst selbst, mit Sicherheit habt ihr die Mitteilung bekommen, wie viele Plakate noch in der LGS liegen. Das heißt, da ist ja ziemlich eingeschränkt. Und ich wollte nur, auch wenn wir jetzt den Punkt eben übersprungen haben, zur Abwicklung des Bundestagswahlkampfs wenigstens mit euch gesprochen haben, ob die Plakate jetzt in der LGS liegen bleiben und ich ein System mit Matthias oder Martin finden muss, ob die anderen Plakate, die wir ausgegeben haben, wieder zurückgebracht werden können dorthin oder was ihr da euch für Gedanken gemacht habt. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Stimmt nicht. Warte. Wir haben uns keine Gedanken gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Räumlichkeit. Ich habe Räumlichkeiten und kann hier bei mir ohne weiteres 1000 Plakate lagern. Und da ich am ganzen östlichen Zipfel von Nordrhein-Westfalen sitze, wäre es gut, wenn in der LGS vielleicht für den Wahlkampf nochmal so 1000 Plakate für den Landtagswahlkampf zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch eine Summe X, wo wir nicht wissen, wo die Plakate hingehören oder hinkommen sollen. Ich würde das Thema so unabgesprochen dann gerne verschieben auf einen wunderschönen irgendeinen Sonntag, weil ich habe da eine andere Idee, wie wir das machen. Okay. Gut. Aber dann vielleicht haben wir zu Frank noch. Frank, wenn die Leute dich jetzt explizit ansprechen, bitte sie doch darum, eine kurze E-Mail zu schreiben an wahlkampf@. Dann sehen wir das alle und können dann, wenn wir wissen, wie wir das organisieren, auch sofort reagieren. Ja, habe ich denen auch schon mitgeteilt. Du kannst ja auch mal mit Andreas, der ist der am meisten nervt, sprechen. Und wie gesagt, mit Martin, wie gesagt, weil ich möchte ihm nicht den ganzen Müll da liegen lassen, möchte ich nur halt gerne eine Lösung haben, weil es liegt ja noch alles wirklich so wie damals bei der Verteilung. Das wird erledigt und ich möchte die LGS nicht in einem Zustand eines Lagers haben, sondern als LGS nach draußen strahlend. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir später irgendwann mal zu. Die Plakate müssen da raus, da bleiben auch keine 1000 Plakate in der LGS, aber das besprechen wir auf einem Unter-uns-Kanal anders. Bali, da bin ich, ja, das ist ganz intransparent, wird das jetzt geklärt. Bali, da bin ich ja ganz gespannt auf deine Ergebnisse, weil ich glaube, viel Platz haben wir trotz alledem nicht. Aber gut, lass uns das bitte im Arbeitstreffen in den nächsten, na, ich sag mal, 4 Tagen oder so mal klären. Können wir gerne machen. Ja. So, jetzt hast du noch im Sprechenraum den Piratenpartei Bielefeld und den Sokol. Ja, das habe ich auch gerade gesehen, Bali. Meine Brille sagt ja, Soko, bitte. Oder Sokol. Schönen guten Abend, kann man mich hören? Sehr gut. Wunderbar, vielen Dank. Soko reicht, der Rest muss man nicht. Also Soko reicht für alle. Und ich wollte nur ganz kurz sagen, also bei den Zusammenstellungen der Plakaten würde ich gerne auch mithelfen, wenn ich kann. Das wollte ich nur so gesagt haben. Und, wunderbar. Woher kommst du? Ich komme aus Düsseldorf. Oh, perfekt. Ja, das passt ja. Vielleicht hast du noch einen Keller in Düsseldorf. Ja, ich habe einen Keller. Passen nicht viele rein, aber nicht 1000 Stück. Aber okay. Ist okay. Ja, gibt es hier jemanden im Protokoll, der gleich eine Adresse aufschreibt? Ne? Okay, ja, Sokol, gerne. Wir haben Kontaktmöglichkeiten zu dir. Ja. Also irgendwie. Ja, ich habe ihn offen auf Twitter. Okay, perfekt. Gut, dann ist es nur, ne? Das geht dann so schnell verloren hier, man weiß gar nicht, auf welchem Medium wer wie unterwegs ist. Und das ist dann schon schwierig. Aber wir haben dich. Okay, wir melden uns bei dir. Alles klar, danke schön. Danke. Und der Nils ist nochmal aus Bielefeld dran. Ja, nochmal was zu den Wahlplakaten. Zum Beispiel hier in Bielefeld konnte ich ja die Piraten nur als Zweitstimme wählen. Und trotzdem würde ich zum Beispiel an Bahnhöfen, wo die Piraten jetzt nicht direkt als Erststimme gewählt werden können, trotzdem Plakate aufhängen, damit wir irgendwie in jeder großen Stadt zeigen, dass wir da sind. Nils! Und dass wir auch gewählt werden können. Nils, ich habe einen wunderbaren Vorschlag. Das Wahlsystem ist bei der Landtagswahl genau dasselbe wie bei der Bundestagswahl und du kannst hier dich zum Direktkandidaten für Bielefeld machen und dann haben wir einen Direktkandidaten und dann haben wir auch Bilder mit deinem Gesicht, die wir aufhängen können und haben auch eine Erststimme. Ja, nicht nur das. Das wär's. Nicht nur das. Nils ist von mir persönlich eingeladen. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mit ihm besprechen oder erst nächste Woche, wenn wir die AKMV haben wollen. Ich binde Nils schon ein. Ich sehe da Power. So. Prima. Okay, also Nils, ne, zur Aufstellungsversammlung komme ich. Deshalb auch jetzt nochmal für die anderen, jetzt nochmal zu den Sachen Wahlen und Wahlplakat, Tagswahl. Wir versuchen natürlich auch als Vorstand jetzt wirklich direkt Kandidatinnen und Kandidaten anzusprechen für die einzelnen Wahlkreise, die wir haben. Ich hätte schon auch gerne den Wunsch, dass wir in vielen Kreisen antreten. Und das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen sein, viele Leute zu überzeugen. Gut, so Nils. Ja, also ich würde das nicht unbedingt so machen, dass wir unbedingt einen Direktkandidaten brauchen für diese Stadt, sondern einfach generell, dass die Leute wissen, sie können uns als Zweitstimme wählen. Also Nils, wir brauchen einfach Plakate. Wir brauchen einen Direktkandidaten in Bielefeld. Das Problem ist, dass das immer sehr ungünstig ist, nur eine Zweitstimme zu haben. Und gerade bei der Landtagswahl wird das immer, also je weiter die Wahl nach unten geht, also Landtag, Kommunal und so, wird es wichtiger, da auch vor Ort jemanden auf dem Plakat zu haben. Und deshalb Landtagswahl brauchen wir deutlich mehr Direktkandidatinnen und Kandidaten. Und wie schon gesagt, Wali wird sich bei dir melden. Ja, okay, machen wir das so. Gut, danke dir, Nils. Da sehe ich Potenzial. Oder sag ich, ich sehe es nicht, ich höre es ja nur bis jetzt. Herzlich willkommen im Team. Gut, so, jetzt gehen wir mal weiter, bevor wir dann hier Mitternacht bald erreicht haben. Piratenpartei NRW, was haben wir hier noch? Antrag, Landesparteitag. Antrag, wer ist Antragskommission? Andrea, das Wort erteile ich dir. Ja, vielleicht erstmal Frank, weil der hat es ja reingeschrieben. Ja, Frank hat die Frage gestellt, wer ist Antragskommission? Ja. Nein, ich habe, was ich auch schon mit dir besprochen habe, es ist ganz einfach so, das seht ihr ja, es ist ein Antrag bei euch eingegangen, zeit- und fristgemäß, was außerhalb der Satzung, sonstigen Antrag und sonst was ist, geht um das Ticket 474465, das ging um die Finanzmittel. Das, was mir bisher auffällt, die Andrea hat mir zwar geschrieben, ich sollte den Antrag nochmal neu einreichen, habe ich nicht getan, weil, wie gesagt, es gibt keinen Antrag nach der Form, weil es ist ein Antrag nach Satzung. Deswegen heißt er auch nur ganz normal Antrag. Er ist aber nicht auf der Tagesordnung, er ist auch nicht abgelehnt worden. Deswegen möchte ich gerne wissen, wird dieser Antrag noch jetzt aufgenommen in das Antragsportal zum Bundesparteitag, weil ihr müsstet ja dann aktiv werden. Nämlich alle Mitglieder anschreiben mit dem Hinweis darauf, wenn ihr euch in der Satzung das anguckt. Oder aber, ob ich jetzt andere Wege einleiten muss, um das Ding auf die Tagesordnung zu bekommen. Oh, andere Wege. Gut, Andrea. Der Frank hatte den Antrag am 24. September eingereicht, kurz vor Fristende für Programm- und Satzungsänderungsanträge. Und ich hatte dann anderthalb Tage später die Rückfrage gestellt, um welchen Antragstyp es sich handelt, weil ich habe ihm das auch reinkopiert, dass, wenn man einen Antrag per E-Mail einreicht, der Antragstyp genannt werden solle. Und ich habe darauf keine Rückmeldung bekommen von Frank. Ich habe gesagt, du kannst den auch noch, da es augenscheinlich kein Satzungs- und Programmänderungsantrag ist, gerne selber ins Wiki einstellen, oder du sagst mir halt, welcher Antragstyp das ist. Ich habe Frank dich auch nochmal am ungefähr 24 Stunden vor Antragsfrist nochmal per Telegram darauf hingewiesen, dass mir da noch eine Info fehlt und leider bis zur Antragsfrist nichts von dir bekommen. Ja, aber wie gesagt, um den Vorstand zu machen, es geht darum, dass in der Satzung steht, dass ein Landesparteitag oder der Vorstand rückständige Gelder aus KVs und VKVs zurückholen kann. Ich weiß nicht, wo man das einordnen kann. Für mich ist das kein sonstiger Antrag. Für mich ist das kein... Nur, wie gesagt, wenn es so wäre, müssten ja alle Mitglieder angeschrieben werden, weil sie können ja einen Widerspruch dagegen einlegen. So steht es auch in unserer Satzung. Aber es ist ja keine Satzungsänderung. Es ist auch kein Programmantrag. So, nur, dass er jetzt gar nicht aufgenommen ist, finde ich jetzt halt irgendwie ein bisschen blöd. Klar kann ich den jetzt auch selbst ins Wiki eintragen, aber das, ich bin nein, die Antragskommission. Nein, jetzt ist die Antragsfrist ja abgelaufen. Aber, kannst du es nicht mehr machen. Aber es steht offiziell Antrag für den Landesparteitag drauf. So, und deswegen die Entscheidung, dass eine Person sagt, deswegen ist es kein gültiger Antrag, finde ich nicht gut. Ja, dann sagt die zweite auch noch. Also, Frank, bei aller Liebe, ich bin eigentlich froh, dass dieser Antrag nicht vorgelesen wird, weil ich hätte den mit Begründungen abgeschmettert, weil ich halte mich an die jetzige Satzung. Und wenn du jetzt einen Satzungsänderungsantrag stellst, ist er erst ein Jahr später oder darauf folgend gültig. Hilft uns jetzt im Moment überhaupt nicht weiter. Wir haben ganz andere Ideen und Vorschläge, was wir im Moment mit diesen rückständigen, nicht genommenen Geldern der VKVs machen und so steht es in der Satzung und das wird dieses Jahr durchgezogen. Gut, wann? Und das wird offiziell nochmal auf dem LPT angekündigt, dann gehen die schriftlichen Mitteilungen an die VKVs raus, direkt danach und dann wird das getan. Und dann wird das einem bestimmten Zweck zugeführt, so wie es die Satzung verlangt und dann handeln wir danach. Und auch der andere Blödsinn, der da drin steht, um das jetzt mal so zu sagen, 25% zu behalten, vollkommener Blödsinn. Diese VKV-Konten bleiben bestehen und die nächsten Mitgliedsbeiträge werden auch dort wieder auflaufen. Es ist ja nicht die Abschaffung der VKVs, sondern ein quasi einem anderen, besseren, satzungsgemäßigen Verwendungszweck zugeführter Mittel, die im Moment geparkt sind. Und das werden wir tun. Gut, das heißt, es gibt dann noch einen neuen Tagesordnungspunkt dafür. Der müsste aber auch angekündigt werden, dann das bist dir bewusst. Da, wie ich die Satzung lese, ist es Aufgabe des Landesparteitags oder des Landesvorstands. Die können die Anträge stellen. Also wenn man das zu anderweitig zugewiesen werden, sozusagen halt eben als Ausführung betrachtet. Ja, richtig. So, und deswegen habe ich jetzt den Antrag gestellt, damit er diskutiert wird auf diesem Landesparteitag. Allerdings hätten dann, und deswegen, das war ja meine Intention, alle darüber informiert werden müssen, damit die nicht sagen können, ja, das ist aber auf dem Landesparteitag ja angesprochen worden. Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt, wenn ihr jetzt das Ganze anders aufbaut, nehme ich erstmal zur Kenntnis, dass der Antrag nach eurem Erkenntnis nicht fristgerecht eingegangen ist, weil im Antrag steht. Das stimmt nein, so Frank, nicht. Das stimmt so nicht. Die Frage ist, wenn ich mit diesem, ich gucke mir den gerade in 17.4d an. Und wenn da steht, dass jeweils letzten Geschäftsjahres können vom Landesparteitag oder vom Landesvorstand ganz oder teilweise anderweitig zugewiesen werden, dann ist die Frage, der Landesvorstand, das können wir halt selbst entscheiden in einem Ticket und sagen, wir entscheiden, dass das Geld so und so verwendet wird. Und wir wissen aber nicht, wie der Landesparteitag aktiviert wird. Das scheint hier in der Satzung halt eben keine Kombination zu geben mit einem Antragstyp. Der Landesparteitag möge entscheiden, die Gelder anderweitig zuzuweisen. Deshalb sollten wir uns erstmal darüber Gedanken machen, welche Form des Antrags erforderlich ist, um einen Landesparteitag sozusagen in den Prozess reinzuversetzen, die Gelder anderweitig zuzuweisen. Und das ist kein Satzungsantrag, das ist auch kein Wahlprogrammantrag. Und die Frage ist es auch, ob das über sonstige Anträge funktioniert oder ob das nicht direkt am Landesparteitag aus der Gruppe heraus entstehen muss. Ich weiß es nicht. Das ist nicht eindeutig. Deswegen gibt es auch keine Bezeichnung, wie also Andrea es gewünscht hat, sonstiger Programm, weil ich sehe es auch als Antrag an den Landesparteitag, Aufnahme eines Tagesordnungspunktes, Diskussion, Information aller Mitglieder. Aber wie gesagt, ich nehme das erstmal zur Kenntnis. Wie gesagt, ich möchte es nur nochmal anschauen, weil ich wurde ja darauf angesprochen, habe diesen Antrag eingereicht. Und klar ist das eine heiße Diskussion mit Sicherheit. Aber wie gesagt, deswegen entscheidet das bitte bei euch intern, ob es noch auf die Tagesordnung kommt oder nicht. Von wem wurdest du darauf angesprochen? Wenn du keinen Namen nennen willst, dann machen wir das gleich NÖ. Ich mag keine schwammigen Äußerungen. Ich wurde darauf angesprochen mehr. Ich habe sowieso gleich noch Fragen. Ich hoffe, du bleibst noch einen Moment. Okay, gut. Also wir machen uns da nochmal Gedanken, weil Vaku, ne, das, also ich sehe es auch relativ schwierig, aus diesem 17, Paragraph 17, 4d der nordrhein-westfälischen Landesverfassung einen Antragstyp herauszuerkennen. Das ist sehr schwammig formuliert. Von daher, lass uns das bitte dann nochmal im NÖ-Teil diskutieren. Gut, habe ich Wortmeldungen? Nein, habe ich nicht. Gehen wir nochmal die Punkte weiter durch hier im öffentlichen Teil, damit wir dann noch in den NÖ kommen. Aufstellungsversammlung des LTPs, NRW 22, aktueller Stand, außerordentliche Einladung oder Verschiebung. Wir hatten da im Prinzip das Problem, dass wir die Situation mit der Corona-Verordnung halt nicht richtig eingeschätzt haben. Das ist auch heute immer noch schwierig. Wir hatten Telefonate und Diskussionen mit Ordnungsämtern und Landeswahlleitern. Oder dem Landeswahlleiter und aber zwei Ordnungsämtern, wo ganz klar gesagt wird, wir wissen heute nicht, was jetzt zum Beispiel morgen kommt ja schon wieder eine neue Verordnung nach dem 8. Oktober Gültigkeit hat. Das heißt also, die Einladungen müssen immer eine Öffnungsklausel haben, soweit die aktuelle Corona-Verordnung das zulässt. Das haben wir in der Einladung nicht gemacht. Deshalb haben wir die Aufstellungsverordnung zurückgezogen, weil das Risiko, dass da eventuell jemand diese Wahl Ficht ist zu groß und deshalb haben wir das zurückgezogen. Der aktuelle Stand, die Verschiebung, das hat ja Bali, glaube ich, eben ganz am Anfang ganz, ganz kurz gesagt, dass Dortmund nicht läuft. Wir versuchen halt jetzt die Räumlichkeiten und die Koordinierung hinzukriegen und hätten ganz gerne die Aufstellungsversammlung, soweit es geht, noch in diesem Jahr. Mit Fristen ist das aber auch Grenzen gesetzt. Und Bali, vielleicht sagst du noch mal was zu den Locations dort und Bielefeld. Bielefeld ist reserviert. Die Hechelei, die wir von der letzten Aufstellungsversammlung kennen, für den, ich glaube, was ist das, 20. 21. November. Ich muss jetzt Kalender öffnen und Taste drücken. Das 21. Ja. Also, sagst du jedenfalls. Ja, das ist das Wochenende, genau. Ist reserviert. Dafür müsste es von mir noch einen Antrag geben. Die Kosten halten sich im Rahmen, also für alle Aufbau und die anderen beiden Tage 1000 inklusive Steuern, inklusive aller Technik. Und das finden wir eigentlich auch selten. Ja, also unabhängig davon, dass der Hechelei ja gleich um die Ecke rum ist, was ich natürlich auch mal attraktiv finde, aber ist die Location halt auch gut? Muss man einfach so sagen. Es ist nicht die Hechelei, es ist der große Saal der VHS. Ja, aber alles, was in diesem Gebäude ist, also es passt schon, ist ganz gut, ist solide halt eben und auch relativ ruhig von außen, also ist jetzt nicht extrem irgendwo mit viel Publikumsverkehr. Ich glaube, da hatten wir dann, das heißt, wir werden das auch nochmal intern thematisieren und dann wird wahrscheinlich bald auch die Einladung zur Aufstellungsansammlung mit einem richtigen Text, also mit dem Text zur Corona-Schutzverordnung NRW kommen. Gut, dann hatten wir Fortschritte REBE, Redmine. Da war doch Frank wieder oben irgendwie. Ich habe doch die Stimme gehört. Ja, das ist auch von mir. Wie gesagt, wir waren alle Punkte von mir. Das ist nur der Hinweis, das mache ich jetzt als Bufo-Mitglied. Der Bali müsste darüber Bescheid wissen, dass ja so langsam zeitkritisch wird, das endlich zu klären, was damit jetzt ist. Und der Bali antwortet ganz gelassen, ich bin dabei, die ersten, selbst mit, ich nenne keine Namen, selbst mit Lippe habe ich Terminvereinbarungen und mit Bielefeld habe ich gerade abgeholt und ich habe deine Liste noch ein bisschen ergänzt. Ich weiß, dass es da noch viele Baustellen gibt. Und ich möchte nur sagen, wenn ihr Hilfe irgendwo braucht, dann sagt Bescheid, weil wie gesagt, die Problematik, wie es läuft, wirst du ja intern schon kommuniziert haben und wie gesagt, ich sehe das langsam auch zeitkritisch. Ich sehe es mehr als zeitkritisch, weil es muss ja auch noch verarbeitet werden. Also ich habe Gott sei Dank die nächsten 2 Wochen nur noch 5 Tage Woche und immer erst ab mittags. So, und von daher habe ich das schon so ausgelegt, dass ich da richtig dran arbeiten kann. Mir fehlt noch. Sind wir immer noch unter Sonstiges? Nee, ich glaube, Sonstiges haben wir noch gar nicht so direkt erreicht. Also es sind die Sachen, die Frank noch eingetragen hatte. Also okay. Noch vor Sonstiges. Bei Sonstiges hätte ich auch noch ein Thema. Gut, aber wenn du das jetzt abgeschlossen hast, also Redmine, Schatzi-Sachen, kann ich nicht so sagen. Gut, Wortmeldungen haben wir nicht. Das waren die Sachen, die noch im Pad eingetragen waren vom Frank. Dann gehe ich mal in die Liste, bevor der nicht öffentliche Teil beginnt. Wir haben noch sonstige weitere Fragen oder Anmerkungen im Bereich der sonstigen Sachen. Ja, ich hätte noch eine Sache unter Sonstiges und da sind wir in diesem Punkt. Ich habe es vergessen einzutragen. Zur WKO. Und da ist es schön, dass Frank da ist. Ihr habt euch darüber unterhalten. Ich hoffe, ihr habt euch auch darüber unterhalten, wie viel Gelder jetzt von den 84.000 oder was das waren, oder 87.000 Euro Wahlkampfbudget Bund ausgegeben worden sind. Ich habe gehört, es ist nicht alles ausgegeben worden. Und da geht die Frage an den Bund. Was gedenkt ihr mit dem Rest Guthaben? Und jetzt sagt mir nicht, das steckt ihr in der Reparatur von Sage. Das ist eine gute Frage. Ich kann ja so sagen, es ist nicht gesamt abgerechnet worden. Du wirst über die einzelnen Probleme ja informiert worden sein. Das muss geklärt werden, wie das jetzt aussieht. Ist aber nicht meine Baustelle. Ich kann dir so sagen, der Termin ist, glaube ich, bis 22.10. sollen die Zahlen da sein. Und wir werden jetzt nächste Woche Donnerstag ein Enddatum angeben, wann die Abrechnungen eingereicht werden können. Darf ich eine Frage anschließen? Ja. Wie beabsichtigt der Bundesvorstand die weiteren 20.000 Euro Kosten zur Reparatur der Datenbank Sage zu finanzieren? Die erste oder die zweite oder die dritte? Jetzt die zweite, die mit 20.000 benannt worden ist. Also die, die mir bekannt ist. Ist auch eine sehr gute Frage. Im Moment wird das wohl aus Bundesrücklagen bezahlt. Aber auch dafür müsste es eigentlich eine Einladung geben, weil wir gesagt haben, außerordentliche Sitzung, weil es ist ja kein Ende zu sehen. Gut, du weißt, wie wir arbeiten. Ich hatte halt gehört, dass die Länder bezahlen sollen und da würde ich mich nämlich gegen sperren. Ich sag ja, das ist ein anderes Thema. Im Moment haben wir erstmal das Geld freigegeben, damit es überhaupt die Versuche gestartet werden können. Da war ich aber nicht da in der Sitzung. Ich muss auch sagen, da es immer noch nicht läuft und die Probleme mir ja auch bekannt sind, es gibt alle drei Tage ein Treffen jetzt, eine Sondersitzung. So, aber wie gesagt, das sollte erstmal das zweite Problem sein. So, wichtig ist das, was du ja eben gesagt hast, ist bis 15.10. die Daten zusammenzukriegen, um dann halt wenigstens mit den externen Kräften das Ganze zu schaffen. Gut. Damit anderen Kollegen, auch wenn es auch nicht eure Baustelle ist, wenn bis zum 31.12. unser Rebe nicht ist, müssen wir alle Zahlungen von 2021 wieder zurückzahlen. Das heißt, wir würden keine Parteienfinanzierung mehr kriegen. Ja, das wäre jetzt auch meine Ergänzung gewesen. Ich möchte dich persönlich darum bitten, lieber Frank. Ich bin ja nicht immer online, aber sollte es da Bewegung... Und daher müssen alle Kreisverbände, die es gibt, müssen auch rechtzeitig einreichen. Und da war der Termin, lass mich nicht lügen, weil ich glaube 30.06., das heißt, sie sind schon über fast 4 Monate überfällig. Ich weiß, da sind wir überfällig. Halt mich bei dem anderen bitte auf dem Laufenden. Okay. Ich kriege nicht alle Bundessachen mit. Für die anderen, es geht um viel Geld. Sehr viel. So. Okay. Danke. Perfekt. Wo gibt es eigentlich den Button, dass sich jemand das Wort entziehen kann? Da war eine Wortmeldung und die Vaku wartet jetzt geschlagene. Oh, noch zwei nicht Minuten. So lang. Na, no, aber Ewigkeit. Okay, du bist dran, Vaku. Ich habe noch mal eine Rückfrage an den Frank, weil die erste Frage vom Balli war eigentlich, wie viel ist aus dem Wahlkampfbudget ausgegeben worden? Und die Antwort habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Irgendwas war da mit einem Termin, ab wann das bereitstehen soll. Sag nochmal, Frank. Also, wie viel Geld tatsächlich ausgegeben wurde, das kann ich gar nicht sagen, weil ich weiß ja nur, dass wir was gezahlt haben. Dann wurden viele Sachen von der WKO, das ist ja Martin Kollege Klaser, und nicht meine Person. Wir haben nicht viel Geld dazugegeben, die Sachen sind ja abgerechnet. So, das, was jetzt einfach ist, es wird jetzt ein Termin, bis One, in Anführungsstrichen, Martin mit seiner Abrechnung fertig sein muss, wurde irgendwie rausgegeben. So, um dann zu sagen, wie viele Kosten sind tatsächlich entstanden. So, und das Zweite ist, das haben wir als Bufo noch nicht gemacht, das werden wir nächste Woche Donnerstag, dass wir einen Aufruf starten, wer bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht seine Abrechnung eingereicht hat oder angezeigt hat, kriegt auch keine Erstattung mehr aus diesem Wahlkampftopf. So, und dann wird es eine Endabrechnung bis Ende des Monats geben, um dann zu sagen, wie viel Geld ist eigentlich übrig geblieben und was machen wir mit dem Restgeld. So, nur wie gesagt, es ist ja zum Beispiel, auch wenn das wissen wir ja auch, von den Großplakatbestellungen sind ja so und so viel abgesprungen, die sind aber trotzdem noch da. So, aber dafür müssen die Schatzmeister, dafür sollte es eine außerordentliche Schatzmeister-Club-Runde geben. Und da werden auch die anderen Themen, die der Balli eben angesprochen hat, auch aufgelistet und dann müssen wir einfach gucken, was dabei rauskommt. Okay, gut, danke. Okay, danke. Ist ja Bundesthema, nicht NRW, also nur peripher. Damit würde ich diesen Punkt von Balli jetzt als Sonstiges beenden und würde dann auch den Bereich Sonstiges beenden. Dann noch der Hinweis auf die wichtigen Links. Gar nicht so unwichtig, NRW-Infostände. Sicherlich nicht in dieser und nächster Woche, aber vielleicht schon auf dem nächsten Weihnachtsmarkt für den Wahlkampf 2022, 15. Mai, ist nicht mehr viel Zeit. Also wenn ihr einen Infostand habt, bitte tragt den dort ein oder schickt einfach eine Mail an vorstand@. Wir bearbeiten das gerne als Ticket und tragen es für euch ein. Das soll uns egal sein. Ja, Veranstaltung, Mitgliederveranstaltung findet ihr in dem NRW-Web-Veranstaltungsportal. Und alle weiteren interessanten Dinge zu Beauftragung, Kreisverbänden und sonst was im Wiki. Und ich kann euch nur empfehlen, mal im Wiki reinzuschauen. Da stehen manchmal doch sehr viele interessante Dinge drin. Und man findet Sachen, wo man gesagt hat, wie zum Beispiel die Liste der Wahlkreise. Die gibt's noch gar nicht. Nein, natürlich gibt's die. Die Liste der Wahlkreise für die Wahl 2022 besteht. Gut. Jetzt haben wir den Bereich des nicht öffentlichen Teils erreicht. Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr da sind, dann würde ich uns verabschieden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Zuhörerbereich, weil wir wechseln dann nochmal den nicht öffentlichen Teil, um ja, Sachen zu besprechen, die personenbezogen sind und nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich bedanke mich für eure Anwesenheit und würde die Sitzung um 21.58 Uhr in den nicht öffentlichen Teil wechseln. Danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, wir hören und sehen uns spätestens in 14 Tagen. Ansonsten, also 14 Tage, das wäre dann direkt vor dem LPT. Was ich noch mehr hoffe, ist natürlich, dass wir uns dann alle persönlich beim LPT sehen werden und ich nicht ganz alleine da irgendwo sitze. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich erscheinen würdet. Bis dahin sagen wir erstmal Schluss an dieser Stelle und wechseln und nehmen nicht öffentlichen Teil, beziehungsweise Vaku muss uns dorthin schieben. Danke für die Sitzung. Genau, und danke, Elder, fürs Protokollieren. Genau, danke fürs Protokoll. Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.